Hebt eure Fahnen, lasset euch mahnen, ihr treues Germanenblut. Lasset uns kämpfen, die Not ewig dämpfen, für das Schwert in der Glut. Heimat, wir weihen dir das Leben, das Blut. Gegen Not und Gier, trotz der Feinde Wut, trotz der Feinde Wut. Sprengt ihr den Glauben, lasst euch nicht rauben, was die Ahnen einst erreicht. Schützt deutsche Erde, niemals verderbe, wird der Kampf auch nicht leicht. Heimat, wir weihen dir das Leben, das Blut. Gegen Not und Gier, trotz der Feinde Wut. Trotz der Feinde Wut. Trotz der Feinde Wut. Ehrt die Soldaten für heilige Taten, für Führer, Volk und Reich. Zieht auf die Lüge trotz ihrer Siege und beherrscht auch noch bitteres Leid. Und herrscht auch noch bitteres Leid. Heimat, wir weihen dir das Leben, das Blut. Gegen Not und Gier, trotz der Feinde Wut.